Adrenalin in unseren Venen, damit wir fühlen, dass wir leben. Zu viel Energie, wir lassen uns beben. Du spürst es sogar auf der anderen Seite des Planeten. Nero, Lucio, Loco, kaputt, Berlin. Fokus, Dollar, schneller, Mula, Feldin. Turbo, voran, Hennessy, Vitamin. Hör nicht auf, Modus, Hunger, Loco, schnell, aggressiv. Mit Dabi, Sigi, Brett, Biggie, Kopf ist Kaffa, gib ihn. Flatter, Fuffis, braucht die Milli, Studio, nachts auf Jackie. Rap, Montana, Money, Tana, Club, Zigarra, wie Kubana. Nicht wie damals, Peggy, Zettler, heute Mama, mach ich Para. Oder guck, der Teller war so leer. Heute Abu Dhabi und noch mehr. Teller, Kala, Mari, Chiller, mehr. Doch egal, wie viel sie reden, nicht ungern. Zu viel Energie, 100.000 Watt. Wenn wir Welle schieben, immer auf und ab. Scheiß auf Tille, die und ich bleib lieber wach. Hunde bellen viel, I don't give a fuck. Zu viel Energie, 100.000 Watt. Wenn wir Welle schieben, immer auf und ab. Scheiß auf Tille, die und wir sind lieber wach. Hunde bellen viel, I don't give a fuck. Nero. Schmeiß die Fuffis durch den Club für die Energie. Die Klamotten und der Schmuck, alles Therapie. Kurz ins Mikrofon gespuckt, noch ein Evergreen. Was die Hater sagen, juck, Bruder, Sella B. Mir sind Zahlen scheißegal, ich bin kein Bürokrat. Hab einen schwarzen Wagen und im Garten im Vergnügungspark. Fahr mit 100 km/h durchs Parkhaus wie ein Psychopath. Klar, du bist zu hart und kannst Karate, alles für den Arsch. Ist mir Latte so wie morgens, wenn ich pisse. Wenn ich pisse. Nein, das sind keine Worte, das sind Blitze. Das sind Blitze. Der Griff in meine Taschen fühlt sich gut an. Denn so kommt die Energie in meine Blutbahn. Ich dreh ab. Zu viel Energie, 100.000 Watt. Wenn wir Welle schieben, immer auf und ab. Scheiß auf Tille, die und ich bleib lieber wach. Hunde bellen viel, I don't give a fuck.